Und Jahwe redete mit Mose also, merke auf. Ich habe Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs, vom Stamme Juda, namentlich berufen und ihn erfüllt mit göttlichem Geiste, mit Kunstsinn, Einsicht, Wissen und allerlei Fertigkeiten, um Kunstwerke zu ersinnen und in Gold, Silber, Kupfer, mittels Verarbeitung von Edelsteinen zum Besetzen und mittels Bearbeitung von Holz auszuführen und so in allen Gattungen zu arbeiten. Zugleich aber habe ich ihm Oholiab, den Sohn Ahisamachs, vom Stamme denn beigegeben und habe allen Kunstverständigen künstlerischen Sinn verliehen, damit sie alles, was ich dir befohlen habe, anfertigen, das Offenbarungszelt, die Lade für das Gesetz, die Deckplatte darauf und alle zum Zelte gehörenden Geräte, ferner den Tisch mit seinen Geräten, den Leuchter aus gediegenem Golde mit allen seinen Geräten und den Räucheraltar, den Brandopferaltar mit allen seinen Geräten und das Becken mit seinem Gestelle, die prachtvoll gewirkten Kleider und die übrigen heiligen Kleider Aarons, des Priesters, sowie die Kleider seiner Söhne zum priesterlichen Dienste, das Salböl und das wohlriechende Räucherwerk zum heiligen Gebrauche. Ganz wie ich es dir befohlen habe, sollen sie es anfertigen. Und Jahwe gebot Mose also, du aber befiehl den Israeliten Folgendes, beobachtet nur ja meine Ruhetage. Denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit man erkenne, dass ich, Jahwe, es bin, der euch heiligt. Darum sollt ihr den Ruhetag beobachten, denn er muss euch heilig sein, wer immer ihn entweiht, soll mit dem Tode bestraft werden. Denn wenn irgendjemand eine Arbeit an ihm verrichtet, ein solcher soll hinweggetilgt werden mitten aus seinen Volksgenossen. 6 Tage hindurch darf Arbeit verrichtet werden, aber der 7. Tag ist ein Jahwe geheiligter Tag unbedingter Ruhe. Jeder, der am Sabbatage eine Arbeit verrichtet, soll mit dem Tode bestraft werden. So sollen also die Israeliten den Sabbat beobachten, indem sie den Sabbat feiern von Geschlecht zu Geschlecht, Kraft einer für alle Zeiten geltenden Verpflichtung. Für alle Zeiten sei er ein Zeichen zwischen mir und den Israeliten. In 6 Tagen hat Jahwe den Himmel und die Erde gemacht, am 7. Tag aber ruhte er und atmete auf. Als er nun das Gespräch mit Mose auf dem Berge Sinai beendet hatte, übergab er ihm die beiden Gesetztafeln, steinerne Tafeln, vom Finger Gottes beschrieben.